Dies ist ein Lied von David. Er sang es für Jahwe. Es war wegen Kusch, einem Mann aus Benjamin. Zweiter Jahwe, mein Gott, ich suche Schutz bei dir. Hilf mir vor meinen Feinden. Rette mich. Dritter, ich will nicht, dass jemand mein Leben nimmt. Er ist wie ein Löwe. Niemand kann mich dann retten. Vierter Jahwe, mein Gott, wenn ich das getan habe. Wenn ich etwas Schlechtes getan habe. Fünfter, wenn ich jemandem Böses tat. Er lebte friedlich mit mir. Ich half aber dem, der mich angriff. Er griff mich ohne Grund an. Sechster, dann soll der Feind mich jagen und fangen. Er soll mein Leben zerstören. Er soll meine Ehre nehmen. Siebter, steh auf, Jahwe, in deinem Zorn. Zeige deinen Zorn gegen meine Feinde. Werde wach für mich. Du hast das Gericht befohlen. Achter, viele Völker sollen um dich sein. Setz dich hoch über sie. Neunter, Jahwe richtet die Menschen. Gib mir Recht, Jahwe. Ich bin fromm und ehrlich. Zehnter, beende das Böse der schlechten Menschen. Mache die guten Menschen stark. Du kennst die Herzen. Du bist ein gerechter Gott. Elfter, Gott ist mein Schutz. Er hilft Menschen mit einem ehrlichen Herzen. Zwölfter, Gott ist ein gerechter Richter. Er ist jeden Tag zornig. Dreizehnter, wenn jemand sich nicht ändert, macht Gott sein Schwert scharf. Er hat seinen Bogen schon gespannt. Er ist bereit. Vierzehnter, er schießt tödliche Pfeile auf ihn. Seine Pfeile brennen. Fünfzehnter, der schlechte Mensch plant Böses. Er will Böses tun. Er wird Lügen verbreiten. Sechzehnter, er hat eine Grube gegraben. Aber er fällt selbst hinein. Siebzehnter, das Böse, das er plante, kommt zu ihm zurück. Sein schlechtes Tun fällt auf seinen Kopf. Achtzehnter, ich will Jahwe danken. Er ist gerecht. Ich will den Namen Jahwes loben. Er ist der Höchste.